Упражнение 22, страница 138. Der Baufacharbeiter. Die Baufacharbeiter. Die Brigade. Die Brigaden. Die Chemie. Der Diplom-Ingenieur. Die Diplom-Ingenieure. Das Enkelkind. Die Enkelkinder. Die Eltern. Die Fachschule. Die Fachschulen. Die Fahrt. Die Fahrten. Die Familie. Die Familien. Die Frau. Die Frauen. Das Haus. Die Häuser. Die Hausfrau. Die Hausfrauen. Das Jahr. Die Jahre. Das Kilometer. Die Kilometer. Der Mann. Die Männer. Die Mutter. Die Mütter. Die Oberschule. Die Oberschulen. Die Oma. Die Omas. Der Opa. Die Opas. Die Person. Die Personen. Die Schwiegereltern. Der Sohn. Die Söhne. Der Sommer. Die Sommer. Die Tochter. Die Töchter. Der Vater. Die Väter. Der Zootechniker. Die Zootechniker. Bauen. Bestehen. Dauern. Führen. Haben. Heißen. Lieben. Verbringen. Alt. Einige. Etwa. Gewöhnlich. Klein. Ledig. Verheiratet. Berufstätig sein. Ende, Anfang, Mitte Oktober. Liegt 134 Kilometer von Rostock entfernt. Er ist im Jahre 1963 geboren. Er wurde im Jahre 1963 geboren. Den Haushalt führen. Die Oberschule. Die Fachschule. Die Schule besuchen. Wie alt ist er? Er ist 16 Jahre alt. Im Oktober. Im Sommer.